In jenen Tagen, als wieder eine große Menge da war und sie nicht zu essen hatten, rief er die Jünger herzu und sagt zu ihnen, ich habe Mitleiden mit der Menge, denn sie harren nun schon 3 Tage bei mir aus und haben nicht zu essen, und wenn ich sie nüchtern nach Hause entlasse, so verschmachten sie unterwegs, auch sind sie zum Teil von weit her. Und seine Jünger antworteten ihm, woher kann man für diese Leute Brot zum Sattwerden schaffen, hier in der Einöde? Und er fragte sie, wie viele Brote habt ihr? Sie aber sagten, 7. Und er befiehlt die Menge, sich auf den Boden zu lagern, und nahm die 7 Brote, dankte und brach und gab sie seinen Jüngern zum Vorsetzen, und sie setzten sie der Menge vor. Und sie hatten einige wenige Fische, und er segnete sie und hieß auch sie vorsetzen. Und sie aßen und wurden satt, und sie hoben Brockenreste auf, 7 Handkörbe. Es waren aber gegen 4000. Und er entließ sie. Und alsbald stieg er mit seinen Jüngern zu Schiff und kam in die Gegend von Dalmanutha. Und die Pharisäer kamen heraus und fingen an mit ihm zu verhandeln, indem sie von ihm ein Zeichen vom Himmel forderten, ihn zu versuchen. Und er seufzte auf in seinem Geiste und sagt, was fordert dieses Geschlecht ein Zeichen? Wahrlich, ich sage euch, nimmermehr wird diesem Geschlecht ein Zeichen gegeben werden. Und er entließ sie, stieg wieder ein und fuhr auf das jenseitige Ufer. Und sie vergaßen Brot mitzunehmen, nur ein einziges Brot hatten sie bei sich im Schiffe, und er warnte sie, seht zu, nehmet euch in Acht vor dem Sauerteig der Pharisäer und dem Sauerteig des Herodes. Und sie sprachen zueinander, weil wir keine Brote haben. Und er erkannte es und sagt zu ihnen, was sprecht ihr davon, dass ihr keine Brote habt? Merket und versteht ihr noch nichts? Bleibt es bei der Verstockung eures Herzens? Ihr habt Augen und seht nicht, Ohren und hört nicht, und denkt nicht daran, da ich die 5 Brote gebrochen habe für die 5000, wie viel Körbe voll Brocken habt ihr da aufgehoben? Sie sagen zu ihm, 12. Und wie dann die 7 unter die 4000, wie viele Handkörbe voll Brocken habt ihr aufgehoben? Und sie sagen zu ihm, 7. Und er sagte zu ihnen, versteht ihr noch nicht? Und sie kommen nach Bethsaida. Und man bringt ihm einen Blinden und bittet ihn, dass er ihn anrühre. Und er fasste den Blinden bei der Hand und führte ihn heraus aus dem Dorfe und spie ihm in die Augen, legte ihm die Hände auf und fragte ihn, ob er etwas sehe. Und er sah auf und sagte, ich erblicke die Leute, ich sehe sie herumwandeln wie Bäume. Darauf legte er ihm wieder die Hände auf seine Augen und er sah fest aus und war hergestellt und erblickte alles deutlich. Und er schickte ihn nach Hause und sagte, er solle nicht in das Dorf gehen. Und Jesus und seine Jünger zogen hinaus in die Ortschaften bei Caesarea Philippi, und unterwegs befragte er seine Jünger also, was sagen die Leute von mir, wer ich sei. Sie aber sagten zu ihm, Johannes der Täufer, und andere, Elias, andere aber, einer von den Propheten. Und er befragte sie, ihr aber, was sagt ihr, wer ich sei? Antwortet ihm Petrus und sagt zu ihm, du bist der Christus. Und er bedrohte sie, dass sie niemand von ihm sagen sollten. Und er begann sie zu belehren, dass der Sohn des Menschen viel leiden müsse und verworfen werden von den Ältesten und den Hohenpriestern und den Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen, und er redete ganz offen davon. Und Petrus zog ihn an sich und begann ihn zu schelten. Er aber wandte sich um, und da er seine Jünger sah, schalt er den Petrus also, weiche hinter mich, Satan, du denkst nicht, was Gott ansteht, sondern was den Menschen. Und er rief die Menge herbei samt seinen Jüngern und sagte zu ihnen, will jemand mir nachgehen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren, wer aber sein Leben verliert um meinet und des Evangeliums willen, der wird es retten. Denn was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und um sein Leben zu kommen? Denn was könnte der Mensch zum Tausch geben für sein Leben? Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlechte, dessen wird sich der Sohn des Menschen auch schämen, wenn er kommt in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln.